Zeiten verloren an Hawaii, an Hawaii. Übers Meer klingt ein Lied und das ruft ihn zurück. Nach der Insel aus Träumen geboren, nach Hawaii im Glück. Ha ha ha.